Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, 11. Kapitel, Vers 6. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Gott segne dieses Wort. Gott suchen. Ja, was heißt das denn, wenn wir nun Gott suchen? Natürlich müssen wir erstmal glauben, dass Gott existiert, denn wenn das nicht gegeben ist, wie können wir denn dann an ihn glauben? Gott existiert und er hat sich erkennbar gemacht in und durch unseren Herrn Jesus Christus, als Gott im Fleische, als er zu uns kam, hier auf die Welt. Und die Einladung hier aus dem Hebräerbrief ist, dass wir im Glauben zu Gott kommen. Also wir glauben, wir glauben, dass er existiert, also müssen glauben. Und in dem Glauben, in dem wir an ihm kommen, verstehen wir auch, dass er die, die ihn aufrichtig suchen, das heißt also mit offenem Herzen, als Reuegesünder, in Vergebung und suchend, mit in Glaube und Hoffnung und Liebe und dass wir zu ihm kommen und ihn suchen, dieser Vers garantiert uns, dass er uns belohnt in unserer Suche. Also, wenn wir Gott suchen, dann werden wir ihn finden. Und an anderer Stelle im Alten Testament, aus dem Jeremia-Brief, wird dieses auch nochmal bestätigt, dass die Gott suchen, Gott sagt, dass er gefunden wird sogar von uns, wenn wir mit offenem Herzen zu ihm kommen. Und das ist ein wunderbares Versprechen, das vollzieht sich durch die ganze Bibel, das Alte und Neue Testament, und kommt hier trägt hier Früchte und der Glaube an Gott ist entscheidend. Es macht auch Sinn, nochmal den Hebräerbrief im 11. Kapitel nochmal genau durchzulesen und auch zu lernen, dass es oft Schwierigkeiten und auch Momente gibt, die mit dem Glauben kommen. Wenn wir an Christus glauben und uns ihm zuwenden, wenden sich oftmals Menschen auch ab, uns gegenüber. Das wollen wir verstehen. Und das ist nun, was die Bibel uns lehrt und sagt. Das wollen wir wissen. Aber letztendlich kommt es darauf an, eine persönliche Beziehung mit unserem Jesus Christus zu haben. Und er ermöglicht das. Er hat das ermöglicht durch seinen Tod und seine Auferstehung und die Himmelfahrt am Kreuz dann, als er dann den Vorhang von oben nach unten durchriss. Und wir können frei zu ihm kommen mit offenen Herzen und sehen, was er dann vorhat in unserem Leben. Das bleibt ihm überlassen, seine Zeit und sein Anliegen ist oftmals und meist anders, als was wir denken. Aber es lohnt sich, zu ihm zu kommen, denn er belohnt uns und alle, die Gott aufrichtig suchen. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Vers, wir danken dir für den Hebräerbrief, das 11. Kapitel. Wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und diesen Vers lesen und auch lernen, also von Beispielen aus der Bibel, Leute, die glauben, an dich geglaubt haben und Glauben hatten, in ihrem Leben manchmal nicht das erfüllt wurde, wofür sie gebetet haben und obwohl sie den Glauben hatten. Aber das ist halt etwas, was die Bibel uns zeigt. Und es lohnt sich, immer zu dir zu kommen, unser Jesus, denn zu guter Letzt belohnst du uns. Wenn nicht in diesem Leben, dann in deinem Himmelreich. Und das bestätigt die Bibel hier. Also es lohnt sich, zu dir zu kommen und sich dir unterzuordnen als Reuegesünder mit offenen Herzen. Wir danken dir, Herr Jesus, lieben dich und preisen dich an. In Gottes geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran,